der Hölle. Wenn auch gleich aus der Hölle der Satan wollte sich dir selbst entgegenstellen. Und toben wieder dich. Wenn auch gleich aus der Hölle der Satan wollte sich dir selbst entgegenstellen und toben wieder dich. Von seinen Ränken lassen, damit er dich will fassen. Denn dein Werk fördert Gott, denn dein Werk fördert Gott. Denn dein Werk fördert Gott.